Gib mir Ruhe, Herr, in dieser wilden Zeit. Gib mir Ruhe, Herr, und die Gelassenheit. Gib mir Ruhe, Herr, lass mich dein Wort verstehen. Gib mir Ruhe, Herr, ich will auf dich nur sehen. In dir ist Ruhe, in dir ist Freude, und so Herr, lässt mich nie im Stich. In dir geborgen, geh ich ins Morgen, Herr, deine Hände halten mich. Gib mir Liebe, Herr, in dieser bösen Zeit, die voll Sünde ist und voll von Herzeleid. Hilf mir lieben, Herr, so wie du es getan, weil nur deine Liebe Menschen ändern kann. Durch deine Liebe, die du gegeben, ist uns der Vater selbst ganz nah. Herr, deine Wirklichkeit gibt uns die Sicherheit, in Not und Leiden bist du da. Du gibst Ruhe, Herr, in dieser letzten Zeit. Du gibst Liebe, Herr, und die Gelassenheit. Du gibst Kraft, Herr Jesus, um das durchzustehen, was auf uns zukommt und was wir schon dunkel sehen. In dir ist Ruhe, in dir ist Freude, und du, Herr, lässt mich nie im Stich. In dir geborgen, geh ich ins Morgen, Herr, deine Hände halten mich.